zitten. Gestroffen, gevögelt, geprügelt, gelacht. Immer von dabei, besonders wenn's kracht. Für viele gehören wir zu einer sterbenden Art. Mit Bier und Weibern kommen wir in Fahrt. Es wird gefeiert auf die Skinne. Bist du zu weich, sind wir zu hart. Wir krönen und bogen, müssen Fetzen fliegen. Wir sind Rabauken mit Stil. Wir geben alles für den Gold, den wir so lieben. Wir sind oft zu laut und saufen viel. Es folgt sehr schnell. Ein fester linker Haken. Gekämpft wird stets mit offenem Visier. Behaupten gegen jeden unser Revier. Wir kleiden uns smart, so manches Greenie-Mädel mochte uns sehr. Weiber stehen auf Flegel. Und so wie heute wird es immer sein. Assis mit Stil gehasst und uns gemacht.